alle echten Heads gehen ins Netz und saugen das Album von 8-6. Der Rest ist out, ist der Mac im Haus. Es gibt keinen hier, der so krass rappt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. Das ist MP84, schönig sind die Raps. Raps sind Fame und Props, nicht für diesen dicke Shakes. Echte Untergrundmusik aus der Stadt mit der Wassermaid. Untergrundmusik von dem Head mit den krassen Styles. Smarte Lines, gut durchdacht für Toys, heißt es gute Nacht. Wenn der König schmuckt, wird so hart nur für den Club, dann geht die Szene kaputt. Ich schmeiß Bomben im Takt, du willst von the Freak, na dann komm und verkack. So wie alle bisher, die es sich getraut haben, auch nur in einer Line was gegen M zu sagen. Ich bin nicht zu schlagen, niemand kann mich rippen. Ich rauch egal wen auf, so wie Blanz und Kitten. Jeder kann kommen, ich seh keine Konkurrenz. Und du weißt auch warum, wenn du mein Album kennst. Keiner rappt wie ich, so unglaublich gut. Bin ich am Start, werden sogar Stars ausgebucht. Alle echten Heads gehen ins Netz und saugen das Album von 8-6. Der Rest ist out, ist der Mac im Haus. Es gibt keinen hier, der so krass rappt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. So hart nur für den Club, der zweite Teil ist da. Kein Tape in Deutschland, das sie geiler war. Emma Styles am Start, für die Atzen und Hänger, für die echten Straßenkids und die Clubzerbänger. Und der hat noch was, diesen Track von mir. Wer rappt Gras, würde ich dir gerade Skunk servieren. Das ist die dopeste Kacke, das ist Crack für die Bitches. Das ist Mucke gegen dich, weil dein Track ist beschissen. Du machst Popmusik, MP-Pop zum Beat. Jeden Major-Affen, jeden Pop-MC. Bist du kurz zu Freak, drück ich dir meinen Shit rein. Drücke meine Lyrik, klick tief in deinen Rap-Clip rein. Ich bin ein Fischschwein, ein Battle-Nymphomane. Wenn ich Toys ficken kann, warte ich nicht, ich fange an. Ich muss jeden MC, der in meinen Augen nicht tight ist. Rap ist War, Rap ist verbaler Fight, Bitch. Alle echten Heads gehen ins Netz und saugen das Album von 8-6. Der Rest ist out, ist der Mac im Haus. Es gibt keinen hier, der so krass rappt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. Yeah, yeah, das ist MP4 für mein Überachsen M86. Zu hardcore für den Club, Teil 2, ihr Wichser. Yeah, zieht euch die Scheiße rein. Schöning City Raps, Untergrund Raps, Tatort Untergrund 2008. Alle echten Hits gehen ins Netz und saugen das Album von 8-6. Der Rest ist out, ist der Mac im Haus. Es gibt keinen hier, der so krass rappt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt. So hart nur für den Club, so hart nur für den Club, so hart nur für den Club, mach die Szene kaputt.